Elsa Weiß, Wien 23, Auerwelsbachstraße 24, Wohnung von Elsa Weiß. Geboren am 6.4.1878. Über ihr Leben gibt es keinerlei Daten. Sie wurde am 19.10.1941 nach Lodz deportiert und ermordet. Lodz war das zweitgrößte Ghetto des NS-Regimes und zugleich das am längsten existierende. Es warf eine Zwischenstation vor dem Weitertransport in ein Vernichtungslager. Das Ghetto befand sich im Norden der Stadt in einem besonders rückständigen Viertel, das mit Mauern und Stacheldraht abgetrennt wurde. Es war bei Todesstrafe verboten, das Ghetto zu verlassen. Gegen Ende der NS-Herrschaft wurde das Ghetto aufgelöst.